Diesen mutigen Aufbruch mit ein paar Klicks in die eigene Selbsterzählung zu integrieren, fiel Millionen von Menschen sehr schnell sehr leicht, sodass die Kryptos zu selbsterfüllenden Prophezeiungen wurden. Es ist zum Teil die Geschichte einer Blase und zum Teil ein Thriller, so Schiller. Denn der Krypto-Erfinder Satoshi Nakamoto ist seit 2010 untergetaucht und nicht mehr gesehen worden. Dadurch wurde er natürlich zum Gegenstand endloser Spekulationen. Laien und normale Menschen, so Schiller, können am Narrativ mitwirken und das erlaubt ihnen, sich beteiligt zu fühlen und sogar eine Identität rund um den Bitcoin aufzubauen. Reich werden durch die Teilnahme an einer besseren Zukunft inklusive Detektivspiel. Das Narrativ war zu gut, um nicht geglaubt zu werden. Schiller vergleicht die Ausbreitung von Narrativen tatsächlich mit der von Viren wie Ebola, wobei erwähnt werden muss, dass sein Buch kurz vor Corona erschienen ist. Ansteckung geschieht von Person zu Person durch Unterhaltungen, ob direkt, übers Telefon oder durch soziale Medien. Ansteckung geschieht auch von einem Nachrichtenunternehmen zum anderen oder von einer Talkshow zur nächsten, während sie die Geschichten des jeweils anderen ansehen oder lesen. Wie pandemische Wellen liefen sie durch die Gesellschaft. Im Falle von Ebola im Kongo konnten Forscherinnen sogar nachweisen, dass die narrative Epidemie die medizinische erst ermöglichte, indem verharmlosende oder sogar negierende Verschwörungserzählungen wie Ebola wurde erfunden, um Geld zu machen, verbreitet und von 25% der dortigen Bevölkerung auch geglaubt wurden. Welche Art von Gedankenviren, wie Schiller diese sich epidemisch ausbreitenden Geschichten auch nennt, wäre nun aber denkbar, um die Welt zu retten. Vielleicht solche, die so glaubwürdig und interaktiv wie QAnon sind, so spannend und befreiend wie Bitcoin, aber ökologisch, produktiv und progressiv. Was seit einigen Jahren diskutiert und erprobt wird, ist die zunehmende Verbindung von Ökonomie und Ethik im ethischen Konsum. Ebenso das sogenannte Divestment, also die Umschichtung von angelegtem Kapital in nachhaltige Fonds. Analog zu den geologischen Kipppunkten gibt es hier soziale Kipppunkte, nach denen es schlicht nicht mehr statthaft oder ethisch vertretbar ist, die Zerstörung der Welt weiter als Nebenwirkung hinzunehmen. Auf diese Kipppunkte müssen wir hinarbeiten. Gesünderes Wirtschaften muss eine Frage der Ehre werden.